Im Treppenhaus riecht es so stark nach Benzin, dass Carsten Zara davon übel wird. »Achtung!« brüllt er so laut er kann. »Alle Hausbewohner, bitte hören Sie! Achtung!« Nach einigen Augenblicken gehen die ersten Türen auf. »Hey, was ist denn los? Wer schreit denn da so?« rufen Stimmen von unten. Auch Frau Fischer, Carsten Zaras Nachbarin, öffnet ihre Tür. Sie hat einen Morgenmantel an und sieht verschlafen aus. »Um Himmels Willen, wo brennt's denn, Herr Zara?« »Noch nirgends«, antwortet der Detektiv leise und ruft dann wieder laut nach unten. »Hallo, hier spricht Carsten Zara. Hier ist viel Benzin im Treppenhaus. Bitte kein Feuer, keine Zigarette. Verlassen Sie alle sofort das Haus. Verständigen Sie bitte Ihren Nachbarn und rufen Sie die Feuerwehr und die Polizei.« Oben unter dem Dach klappert etwas. Leo, der in der offenen Wohnungstür steht, hat es auch gehört und deutet nach oben. »Geht runter«, flüstert der Detektiv. »Sagt allen, dass sie leise und schnell auf die Straße rausgehen sollen.« Leo und Frau Fischer nicken und verschwinden. Carsten Zara steigt langsam und vorsichtig die Treppe hinauf. Der Benzingeruch ist jetzt so stark, dass ihm schwindelig wird. Von unten hört er das Geräusch der Haustür. Die ersten Bewohner gehen auf die Straße hinaus. Oben klappert es noch einmal. Und plötzlich gibt es einen starken Luftzug. Er hat das Fenster geöffnet, denkt Carsten Zara. »Hallo? Wer ist denn da?« ruft er hinauf. Es bleibt still. Stufe um Stufe geht der Detektiv weiter. Kurz bevor er die Zwischenetage erreicht, geht das Licht aus. »So ein Mist«, flucht er leise. Der nächste Lichtschalter ist oben, dort, wo der Unbekannte ist. Aber der macht das Licht sicher nicht nochmal an. »Hallo?« ruft Carsten Zara wieder. Er kann jetzt um die Ecke blicken. Das einzig Helle, das er dort oben sieht, ist das Fenster zum Hinterhof. Es steht weit offen. Dahinter fliegen große dunkelgraue Wolken schnell und hoch über den Himmel. Das erste Licht der Morgensonne macht die Ränder der Wolken rot wie Feuer. Etwas Nasses trifft Carsten Zara im Gesicht und auf der Brust. »Hey, was ist denn das?« Die Flüssigkeit tropft aus seinen Haaren und läuft über sein Gesicht. Es dauert ein oder zwei Sekunden, bis er versteht, dass sein Kopf und sein ganzer Oberkörper voll Benzin sind. Ein leerer Plastikkanister poltert die Treppe hinab, an ihm vorbei und bleibt auf dem unteren Treppenabsatz liegen. Carsten Zara hat Benzin in die Augen bekommen und kann den Mann nur sehr undeutlich sehen, der jetzt aus einer dunklen Ecke kommt und sich vor das offene Fenster stellt. »Guten Morgen, Detektiv.« »Wer sind Sie?« »Jemand, der dir eine Chance gibt.« »Oh, wie nett. Was für eine Chance soll das denn sein?« »Du musst durchs Feuer gehen. Danach bist du sauber und rein und unschuldig wie ein Lamm.« »Wie ein Lamm? Das ist aber schön«, sagt Carsten Zara und geht langsam zwei Stufen nach oben. »Halt!« In der Hand des Mannes flackert kurz ein Feuerzeug auf. Carsten Zara bleibt stehen. Seine Stimme zittert. »Stopp! Das ist Quatsch! Wenn Sie hier wirklich Feuer legen, dann verbrennen Sie selbst auch!« Der Mann lacht. Seine Hand deutet zum Fenster hinaus in den Morgenhimmel, der jetzt orange und rosafarben ist. »Oh nein, mir kann nichts geschehen. Ich fliege mit ihm.« »Mit wem?« fragt Carsten Zara. »Mit dem Engel.« »Mit welchem Engel? Da ist kein Engel.« »Doch, da ist ein Engel. Aber du kannst ihn nicht sehen. Du arbeitest für den Teufel. Du hilfst ihm, mit bunten Farben seine grausamen Bilder an die Wände unserer Häuser zu malen.« »Quatsch«, ruft der Detektiv, »die sind nicht von Satan, die sind von ein paar jungen Leuten, die auch gegen das Böse kämpfen, genau wie Sie.« Wieder lacht der Mann. Es ist ein leises Lachen, das Carsten Zaras Angst noch größer macht. Von unten sind die ersten Polizei- und Feuerwehrsirenen zu hören. Der Mann stellt sich auf das Fensterbrett. Er sieht jetzt aus wie ein schwarzer Schatten vor einem hellen Hintergrund. Die jungen Leute? Satans Helfer. Ja, ja, er hat viele, sehr viele Helfer in unserer Stadt. Und du bist auch einer von ihnen. Halt, warten Sie, ruft Carsten Zara. Aber der Schatten redet nicht mehr mit ihm. Er spricht jetzt laut zur ganzen Welt und zu allen Völkern, die nur darauf warten, von ihm gereinigt zu werden. Das Licht kommt vom Himmel. Es brennt schrecklich, aber es macht die Welt wieder sauber und gut. Zuerst der rote Hahn des Feuers und dann die weiße Taube des Friedens. Der Schatten hebt die Hand mit dem Feuerzeug. Nein! Schreit Carsten Zara. Sodom muss brennen! Ruft der Schatten und zündet ein großes, zusammengerolltes Stück Papier an. Aber ein neuer, starker Luftzug bläst die Flamme sofort wieder aus. Carsten Zara weiß, dass dies seine allerletzte Chance ist. Er springt die Treppe hinauf und schlägt mit ganzer Kraft nach der Hand. Das Feuerzeug fliegt aus dem Fenster und fällt in die Tiefe. Der Schatten streckt seine Arme in den Himmel hinaus. »Das macht nichts«, sagt er leise. »Jetzt gehe ich mit dem Engel. Aber ich komme wieder.« Bevor Carsten Zara ihn halten kann, macht er einen großen Schritt in die Luft hinaus. »Nein!« schreit der Detektiv entsetzt. Dann nimmt er die Hände vor die Augen. Er will nicht sehen, wie der Körper auf dem Boden aufschlägt.